Deutschlandfunk. Corso. Äußerst dankbare Figuren für Filmemacher sind seit jeher die Aussteiger und die Selbstfinder. Von den Born-to-be-Wild-Motorrad-Freaks, die auf ewigen Highways das richtige Leben suchen, bis zum ausgebrannten Fernsehstar, der den Jakobsweg geht. Was aber, wenn der Aussteiger nicht allein ist, sondern Familienanhang dabei hat? Das könnte die Glückssuche und auch die Suche nach sich selbst oder erst recht die Suche nach sich selbst doch ganz schön kompliziert machen. Viggo Mortensen spielt in seinem neuen Film Captain Fantastic einmal Wildnis und zurück. Aber genau das, einen Aussteiger-Vater. Hartwig Tegler stellt den Film vor. Ein Reh läuft durch den Wald. Vorsichtig. War da ein Geräusch? Dann sehen wir in dieser ersten Szene von Captain Fantastic hinter dem dichten Blättervorhang zwei Menschenaugen. Der junge Mann schießt hervor, umklammert das Reh und erlegt es mit einem Messer. Die Initiation zum Mann. Und ein Kinobild, das an die Hirschjagd am Anfang von Michael Manns Der letzte Mohikaner erinnert, der Verfilmung des Klassikers von James Fenimore Cooper. Der Widerspruch zwischen dem Leben in der Zivilisation und dem eigentlichen, wirklichen Leben in der Natur, diesen Urkonflikt diskutierte schon im 18. Jahrhundert James Fenimore Cooper in seinen Lederstrumpf-Erzählungen, wie auch Henry David Thoreau in Walden oder Leben in den Wäldern. Der von Viggo Mortensen in Captain Fantastic gespielte Aussteiger Ben ist also eine Figur mit tiefen Wurzeln hinein in die amerikanische Kultur und Mythologie. Ben, hochgebildet, lebt mit seinen 6 Kindern fast autark in der Einsamkeit der Berge im Nordwesten der USA. Er bringt ihnen alles bei: Quantentheorie, klassische Literatur, Philosophie und die Liebe zu Bach, den Goldberg-Variationen. Aber auch die Kunst, mit dem Messer wild zu erlegen. Von Anfang an aber ist die Stimmung von Captain Fantastic auch traurig, melancholisch. Denn die Mutter der Kinder, Bens Frau, ist nicht da. Sie liegt mit Depressionen im Krankenhaus, dann bringt sie sich um. Ben und die Kinder sind gezwungen, ihren selbst geschaffenen Lebensraum mitten in der Wildnis zu verlassen und der anderen Welt quasi entgegenzutreten. Was komisch ist im Film, berührend, absurd, aber immer zur Frage führt, wie sehr die Ideale der Freiheit der Konfrontation mit der normalen Welt standhalten. Was habt ihr? Was ist los mit denen? Was meint ihr? Alle sind so fett. Der Cultural Clash jedenfalls ist vorprogrammiert. Bens Tochter fragt die Tante. Wie schlachtest du die Hühner? Ich musste diese Hühner nicht schlachten. Man kann diese Brathähnchen so kaufen. Die sind dann schon tot oder gegrillt auf so einem Ding. Captain Fantastic ist ein wunderbar gespielter Film. Ben, Viggo Mortensen als Aussteiger und Jack, sein Schwiegervater, ein knallharter Geschäftsmann, gespielt von Frank Langella. Sie sind überzeugende Antipoden. Das ist Misshandlung. Selbst wenn Sie das überleben sollten, was immer du Ihnen antust, sind Sie völlig unvorbereitet auf das echte Leben. Und ich glaube nun mal, dass das Gegenteil stimmt. Aber wunderbar ist Captain Fantastic vor allem, weil Regisseur Matt Ross die Utopie, die Ben mit seinen Kindern lebt und die im Verlaufe des Films in die Krise gerät, nie der Lächerlichkeit preisgibt. Dabei sind auch die Sorgen des vermögenden Großvaters um seine Enkel als Motiv ehrenwert. Und der Mann stellt berechtigte Fragen, woher Ben denn die Legitimation nehme, seinen Kindern den eigenen Traum aufzudrücken. Auch Bens ältester Sohn Bo protestiert. Du hast das uns Freaks gemacht! Ich weiß doch alles nur aus den Scheißbüchern! Captain Fantastic, einmal Wildnis und zurück, entscheidet am Ende nicht, was der richtige Weg ist. Auflehnung oder Anpassung. Aussteigen oder mitmischen, sondern bietet schließlich ein nachdenkliches, versöhnliches Bild. Bens Familie ist inzwischen auf einen Bauernhof gezogen, die Kinder gehen in eine reguläre Schule. Frühstück, dann haben alle noch ein wenig Zeit, bis der Bus kommt. Und sie lesen in Büchern. Dieses wunderbar harmonische Bild bleibt, ohne dass gesprochen wird. Es wird gelesen. Dieses Bild bleibt und bleibt stehen. Dass es in Bens Traum von der Freiheit viele Dissonanzen gibt, dass der Widerspruch zwischen Zivilisation und Natur, James Fenimore Cooper, Henry David Thoreau, nicht aufzulösen ist, das hat uns Matt Ross in Captain Fantastic vor diesem Schlussbild auf grandiose Weise erzählt.